Bom dia, minhas senhoras e meus senhores. O capitão Miguel Delgado e a sua tripulação têm o prazer de os cumprimentar a bordo do seu RC-26 com destino a Lisboa. Acabamos de receber a autorização de partida, pelos que vos pedimos que apertem os vossos cintos, endireitem as costas das vossas cadeiras e apaguem os vossos cigarros. Obrigado. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Für Kapitän Miguel Delgado und seine Besatzung freuen sich Sie an Bord unserer RC-26 zum Flug nach Lissabon begrüßen zu dürfen. Wir haben soeben unsere Stadt Erlaubnis erhalten und bitten Sie, sich zu vergewissen, dass Sie angeschnallt sind, Ihre Rückenlehnen aufzurichten und das Rauchen anzustellen. Danke. Flüchtige Bekanntschaft. Hörspiel von Renke Korn. Regie Christian Gebert. Wo hast du den Stadtplan? In der Tasche, warum? Gibst du ihn mir mal? Aha. Hier. Wonach guckst du? Wie wir zum Gefängnis kommen. Vom Lago do Carmo mit der Straßenbahn bis da und dann zu Fuß. Oder mit dem Taxi. Es wird schief gehen. Es scheint alles geregelt. Wir haben die Besuchserlaubnis, wir haben Georgs Brief. Er freut sich auf unser Kommen, schreibt er. Aber irgendetwas stimmt nicht. Bevor Ortrud uns anrief, war es beschlossene Sache. Wir buchen die 14-Tage-Reise durch Ägypten. Unsere Beziehung zu Georg war nicht so eng, um nur seinetwegen noch einmal nach Portugal zu fliegen. 6 Tage Urlaub haben wir mit ihm verbracht, aber für uns war er ein Anhängsel Ortruds. Ihre Gesellschaft war uns lieb, nicht seine. Doch das stimmt ja nicht. Je länger wir 4 zusammen waren, desto unangenehmer wurde er mir. Anne sagte, er werde ihr immer vertrauter. Aber wäre es nach ihr gegangen, säßen wir jetzt nicht in diesem Flugzeug. Ich habe sie überredet, doch wieder nach Portugal zu fliegen. Georgs wegen. Und jetzt, wo es entschieden ist, erscheint es so unsinnig. Wir werden ihm 1 oder vielleicht auch 2 Stunden gegenüber sitzen und werden nicht recht wissen, worüber wir reden sollen. Ich wollte nur noch mal hören, wie jetzt eure Pläne sind. Es ist noch nicht 100%ig entschieden. Oh, schade. Ich habe Georg schon geschrieben, dass ihr vielleicht kommt. Wir haben aber immer gesagt, wir wissen es noch nicht. Weißt du, uns ist auch nicht klar, ob ihm das überhaupt was bringt, wenn wir ihn da für 1 Stunde besuchen. Eigentlich kennen wir uns doch kaum. Aber sicher bringt ihm das was, Frank. Es kommt doch sonst niemand zu ihm. Er ist total einsam. Er denkt ständig an Selbstmord. 2 Tage später kommt dieser Brief von ihr. Per Eilzustellung. Man kann 4-5 Mal nach Portugal fahren. Für Monate. Und hat doch noch nicht alles gesehen. Und vor allem noch nicht alles begriffen. Und Ägypten, das ist viele 1000 Jahre alt. Das wartet auf euch auch noch bis zu den nächsten Osterferien. Ich lege euch eine Kopie des letzten Briefes von Georg an mich bei. Ich glaube, dann versteht ihr, warum ich euch so sehr bitte, ihn zu besuchen. Diese winzige Schrift. Als wolle er sich ganz klein machen. Und wie aus einem Versteck die Hände strecken, hier bin ich. Liebe Ortrud, vielen Dank für die Bücher. Den Steppenwolf habe ich schon zur Hälfte durch. Aber das Lesen fällt mir sehr schwer. Ich kann mich nicht konzentrieren. Meine Gedanken gehen so durcheinander. Ich liege auf dem Bett und sehe zum Fenster und plötzlich schiebt sich eine Hand davor oder ein Gesicht. Ich weiß nicht, ob ich das hier noch lange durchhalte. Neulich hat sich hier einer eine Plastiktüte über den Kopf gezogen und am Hals zugeknotet. Ich denke oft, ich mache es genauso. Lieber Georg, wir haben vor einiger Zeit Ortrud in Dortmund besucht. Und da hat sie uns von dir erzählt, von dem Prozess gegen dich und von dem Urteil. Wir glauben nicht, dass du diesen Studenten vorsätzlich getötet hast. Und wir hoffen, dass es bald eine Revision geben wird. Du sollst wissen, dass wir dich nicht verurteilen. Wir haben dich als lieben, hilfsbereiten Kerl kennengelernt. Und das bleibst du auch für uns. Nun ist Folgendes. Wir wollen die kommenden Osterferien wieder in Portugal verbringen. Allerdings nicht wieder in Salema, sondern weiter nördlich. Wir fliegen auch nicht nach Faro, sondern nach Lissabon. Und wenn dir das recht ist, würden wir dich gerne einmal besuchen. Vorausgesetzt, wir kriegen eine Besuchserlaubnis. Ortrud hat uns erzählt, dass das gar nicht so einfach ist, wenn man nicht mit dir verwandt ist. Wieso dauerte es fast 4 Wochen, bis wir seine Antwort hatten? Und diese wenigen lapidaren Zeilen? Ich werde euch anmelden, aber ihr müsst mir ganz genau schreiben, wann ihr kommt. Dann wird das schon klappen. Ich habe das Gefühl, er will gar nicht, dass wir ihn besuchen. Vielleicht befürchtet er, wir erwarten, dass uns die Tat erklärt. Und das kann er nicht. Frank? Ha? Lass uns nicht nach Portugal fahren. Natürlich freut er sich. Er hat mir sofort von eurem Brief geschrieben und dass er es toll findet, dass ihr ihn besuchen wollt. Fahrt hin, bitte. Ich würde ja selbst fahren. Aber ich kann nicht. Meine Mutter kann jetzt nicht mal mehr alleine aufstehen. Wenn wir dort sind, wird es nicht klappen. Irgendetwas haben wir vergessen. Irgendein Gesetz nicht beachtet, irgendein Papier nicht besorgt. Ortrud hat Krach geschlagen, ist bis zum Gefängnisleiter vorgedrungen und hat es schließlich geschafft. Aber Ortrud kann Spanisch und auch ein bisschen Portugiesisch. Ich kann nicht Krach schlagen. Ich kann es ja auch in der Schule nicht. Und Anne, sie kann es erst recht nicht. Mich kriegt sie dadurch rum, dass sie klein und traurig wird, mit Tränen in den Augen vor sich hinstarrt. Stewardess? Ja, bitte? Kann ich ein Glas Mineralwasser haben? Ja, gern. Hast du Kopfschmerzen? Ja. Du solltest vielleicht wirklich mal eine Therapie machen. Bei jeder Reise hast du zu Beginn entweder Kopfschmerzen oder Durchfall. Entschuldige, dass ich dich damit belaste, aber du brauchst dich nicht um mich zu kümmern, wirklich nicht. Schlaf ruhig weiter. Ich meine ja nur, du musst dich mal fragen, woher das kommt. Bitte schön. Danke. Warum immer gleich 3? Du hast Angst. Versuch doch mal herauszufinden, wovor du Angst hast. Früher hast du eine genommen, dann 2 und jetzt schon 3. Georg hat auch ständig Tabletten genommen. Ständig? Ein Aufputschzeug, wenn er da morgens am Strand auf seinem Schlafsack saß. Er hat nicht gemerkt, dass ich hinter ihm stand. Ich habe ihn gefragt. Er sagte, manchmal brauche er das, sonst komme er nicht hoch. Haben wir eigentlich sofort gemerkt, ich meine von Anfang an, dass Ortrud und er nicht wirklich befreundet sein konnten? Wir fanden ihre Beziehung merkwürdig. Oder ungewöhnlich. Sie hat nie mit ihm geschlafen. Woher weißt du das? Weil sie uns das gesagt hat? Frank hat recht, ich muss aufhören mit den Tabletten. Aber warum redet er jetzt so viel davon? Er weiß es doch schon lange. Aber er hat gewartet, mich beobachtet. 2 Monate, 3 Monate. Und dann entlarvt er mich. Macht mich fertig. Georg hat sich auch immer entschuldigt. Entschuldigung, dass ich gekommen bin. Entschuldige, Ortrud, aber ich liebe dich. Entschuldigung, ich weiß, ich passe nicht zu euch. Aber darf ich trotzdem mitgehen? Dafür trage ich auch deine Tasche, Ortrud. Also ich gehe dann mal los. Hat Madame noch irgendwelche speziellen Wünsche? Balkon? Meerblick? Wenn's geht. Vor allem eine eigene Toilette, bitte. Ich werde es versuchen. Tschüss. Er geht hinüber zur Fischhalle, verschwindet im Schatten. Wieder die Angst, er kommt nicht zurück. Der Typ am Nebentisch lächelt mich an. Er hat gesehen, wie ich die Valium nahm. Er hat Frank nicht gesehen, kam erst, als Frank schon gegangen war. Er taxiert mich. Warum interessiert mich der nicht, sondern Georg? Georg steht da im Innenraum des Restaurants am Aquarium, taucht mit seiner tätowierten Hand ein Stück Schilfrohr ins Wasser, berührt die Fühler dieser großen feuerroten Langusten. Es wäre nicht nötig, ihn zu fragen. Retrette? Toilette? Dadurch. Und dann durch den Gang in den Hof. Und da dann rechts. Danke. Als ich wieder auf die Terrasse komme, ist der Typ verschwunden. Aber zwei Tische weiter sitzt Georg. Allein. Sein Bierglas in der Hand. Die nackten Füße auf der Betonumrandung. Sieht hinaus auf das Meer, wendet den Kopf zu mir her. Trifft meinen Blick, wendet sich ab. Ich kann ihn ansehen, unverwandt. Ich bin jetzt ruhig. Ich kann ihn anlächeln. Die Valium wirkt. Warum gehe ich nicht hin und spreche ihn an? Aber natürlich, ich bleibe sitzen. Und da ist ja auch wieder Franz Lachen. Hinter mir durchquert er die Tischreihen auf mich zu. Und neben ihm ist diese hellblonde kleine Frau mit dem knielangen gestreiften Herrenoberhemd. Ortrud. Ich sehe sie an, nicht Frank. Verfolge sie, als sie zwischen Tischen, Stühlen und Gästen hindurchgleitet. An mir vorbei hinüber zu Georg, der dort nicht hinpasst. Und sie setzt sich neben ihn und streicht ihm über das Haar. So, da bin ich wieder. Hast du was gefunden? Ja. Allerdings kein Meerblick und auch keine eigene Dusche. Aber sonst okay. Auch keine eigene Toilette? Nein, gibt's hier nirgends. Aber das Zimmer ist wirklich schön, was sehen. Und groß. Wer ist denn die Frau? Ich habe sie gefragt, ob sie wüsste, wo noch was frei ist. Sie hat mir das Haus gezeigt. Sie wohnt gleich daneben. Sie ist schon länger hier. Alleine? Habe ich eigentlich so verstanden. Aber nun sitzt sie ja da mit einem zusammen. Glaubst du, dass er zu ihr gehört? Wieso nicht? Sie gefällt dir, oder? Komm, jetzt wird nicht gleich wieder eifersüchtig. Außerdem, du siehst ja, sie hat einen. Komm, nimm dein Gepäck und lass uns gehen. Er kann es nicht lassen. Weiß er nicht selbst, dass ich mein Gepäck mitnehmen muss? Oder hat er schon jemals mein Gepäck getragen? Was macht dein Kopf? Besser. Schlaf doch ein bisschen. Wir hätten 100 andere Paare in Salema kennenlernen können. Warum gerade Ortrud und Georg? Zufall. Oder vielleicht waren sie am interessantesten? Wieso? Na, zumindest Georg fiel doch auf. Mit seiner Tätowierung. Hier. Guck dir mal das Foto an. Ja. Unser Zimmer in Salema. Was damit? Guck es dir mal genau an. Wieso schleppst du das mit dir herum? Ich hätte es längst weggeworfen. Es ist falsch belichtet, beziehungsweise falsch komponiert. Worum ging es dir? Um mich da draußen auf dem Balkon oder um das Zimmer? Erkennst du, wohin du schaust? In mein Buch. Nein. Stimmt, rüber zu Ortruds Haus, und? Und wenn du ganz genau hinschaust, kannst du auch sie erkennen. Sie sitzt wie du auf ihrem Balkon und liest. Oder auch nicht. Ihr schaut euch an. Das ist zwar nun wirklich nicht zu erkennen, aber worauf willst du hinaus? Es war ein schlechtes Zimmer. Teuer, ohne Meerblick, ohne Dusche, ohne Toilette und laut. Das Bild ist ein Dokument. Es hätte 20, 30 bessere Zimmer in Salema gegeben, aber du hast das genommen, weil das Haus, in dem Ortrud wohnte, gegenüber lag. Na klar. Es war doch toll, dass wir uns zuwinken konnten. Du hattest sie gerade kennengelernt, da wusstest du schon, dass du mit ihr schlafen wolltest. Gleich gegenüber. Wie praktisch. Warum kochst du jetzt diesen alten Kaffee wieder auf? Du wolltest doch nochmal nach Portugal fahren. Ich nicht. Hi. Hi. I'm looking for a room. Bist du Deutscher? Ja. Merkt man das so schnell? Ist dir das nicht recht? Naja, das wechselt. Wohnst du hier? Ja. Und weißt du, ob hier noch was frei ist? Nee, alles belegt. Aber ach, drüben ist so viel, ich weiß noch was frei. Warte mal gerade. Ja. Boa tarde, senhora Cardoso. Boa tarde. Ainda temos quatro duplo? Sim, ainda tenho quarto duplo. Ah, was suchst du denn? Einzel- oder Doppelzimmer? Doppelzimmer. O senhor procura quarto duplo? Sim, ainda tenho. Boa tarde. Boa tarde. Schau sie doch mal an. Okay. Gustaria de ouvir, pode ser? Sim, com prazer, venha cá. Als ich wieder aus dem Haus komme, sitzt Ortrud noch immer auf den Treppenstufen vor der Tür ihres Hauses. Sie isst Pistazien und steht auf, als sie mich sieht. Na, hat's geklappt? Ja, ich hab's genommen. Ist das hier laut nachts auf der Straße? Ach, es geht. Mich stört's nicht. Wo ist denn dein Zimmer? Das geht zur Seite raus. Da. Das mit dem Balkon. Ah ja. Da liegt etwas günstiger. Nicht direkt zur Straße. Bist du lärmempfindlich? Ich nicht so sehr, aber meine Freundin. Ach, ich glaube, es ist wirklich nicht schlimm. Probiert's aus. Mensch, Frank, warum machst du das? Was denn? Dass du dieses Zimmer nimmst. Doch, Anne, es gab nichts Besseres. Ich hatte plötzlich Sorge, wir finden überhaupt nichts mehr. Und du warst doch erst mal. Lass uns erst mal eine Nacht hier schlafen. Und wenn es ganz schlimm ist, suche ich morgen was Neues, okay? Die Betten sind in Ordnung. Komm, wir machen Liegeprobe. Na komm. Ich mag jetzt nicht. Ich aber. Ah, nee. Lass uns erst duschen. Ich bin ganz verschwitzt. Und du auch. Seien Sie doch nicht immer so ordentlich, Frau Saubermann. Animalischer ist es besser. Wie hell das ist. Im dunklen Meeresballen der Nacht. Die gleißende Schneise des Monds. Von wem ist das? Weiß nicht. Sicher von Oskar Lörck. Wollen wir uns etwas setzen? Ja. Was ist los mit dir? Ich kann schon wieder. Das geht hier nicht. Klar geht das. Du bist ja betrunken. Richtig und rund. Ja, ja, ziemlich. Gott sei Dank. Da kommt jemand. Du siehst, wie gut das hier geht. Wir könnten doch dahin gehen. Zwischen die Felsen. Was ist? Ich gehe jetzt ins Wasser. Kommst du mit? Jetzt? Und wie trocknest du dich nachher? Nimm mein T-Shirt. Ist doch so warm. Du siehst toll aus. So nackt im Mondschein. Los, komm mit. Der Typ kommt zurück. Was ist denn mit dem? Ich glaube, das war ein Einheimischer. Vielleicht ein Spanner. Jetzt geht er da zwischen die Felsen. Also ich gehe jetzt ins Wasser. Okay, ich warte. Wir gehen auf die Feuer zu. Der Wind nimmt zu und es kommen Wolken auf. Anne friert. Sie ist so lange im Wasser geblieben. Und als ihr das T-Shirt nicht reichte, hat sie auch noch ihren Pullover zum Abtrocknen genommen. Jetzt lebt er nass auf ihrer Haut und kühlt sie aus. Ich möchte zurück. Lass uns umkehren. Ich habe dich gewarnt. Im April ist es noch zu kalt für solche Eskapaden. Als wir an dem ersten Feuer vorbeikommen, sitzt da ein Mann allein auf seinem Schlafsack. Sein Gesicht ist nur undeutlich im Flackerschein der Flammen zu sehen. Wir gehen an ihm vorbei. War das nicht der Freund von dieser Frau, mit der du heute Nachmittag gesprochen hast? Ja, schien mir auch so. Nahe der Eingangstür zum Restaurant sitzt Ortrud. Jetzt in Jeans und Pullover. Sie hat bereits gefrühstückt. Sie liest. Noch hat sie mich nicht bemerkt. Bist du schon lange da? 2-3 Minuten. Hast du schon bestellt? Nein, der Kellner kommt einfach nicht. Vielleicht muss man drinnen bestellen. Wie war das Schwimmen? Herrlich. Fühl mich total frisch. Da sitzt hier unsere Nachbarin. Ja. Wollen wir uns nicht zu ihr setzen? Nein. Sei nicht so menschenscheu. Ach, das hat doch damit gar nichts zu tun. Nein? Wenn wir Kontakte knüpfen, dann läuft das immer über mich. Wenn du die Frau da so faszinierend findest, dann muss ich das doch nicht auch noch, oder? Von faszinierend war nicht die Rede. Da kommt übrigens ihr Freund. Er trägt einen Rucksack, nicht auf dem Rücken, in der Hand. Er spricht kurz mit Ortrud, verschwindet im Innern des Restaurants, kehrt zurück ohne den Rucksack, dafür mit einem Frühstückstablett. Er setzt sich zu ihr. Während seines Frühstücks sprechen sie kaum miteinander. Sie liest weiter in ihrem Buch. Zwei, dreimal sagt er etwas, einzelne Worte, kurze Sätze. Sie antwortet, ohne aufzusehen. Kein Paar. Nein. Und die Nacht haben sie getrennt verbracht. Er zeigt ihr seine Hände, seine Unterarme, seinen Hals, wo ihn in der Nacht Mücken gestochen haben. Sie legt ihr Buch weg, holt aus ihrer Tasche eine Salbe, reibt die Stiche ein. Er entdeckt etwas in ihrem Haar, vielleicht eine Raupe. Sie neigt den Kopf zu ihm hin, er entfernt das Tier mit vorsichtigen Händen. Zärtlichkeiten, oder? Geht uns das was an? Nein. Aber ich blick da noch nicht ganz durch. 500 Meter vor Ende der langen Sandbucht von Salema nach Osten hin beginnt das Oben ohne Revier. Und wieder 200 Meter weiter das der ganz Nackten. Und dort liegen Ortrud und Georg auf einem leuchtend grünen Bettlaken nahe den Felsen, die dort das Land in das Meer schiebt. Die Landkarte ist nicht eindeutig. Finden wir weiter nach Osten einen Sandstrand nur für uns? Oder riskieren wir, nach ein, zwei Stunden umkehren zu müssen? Doch, da kommt noch eine Bucht. Eine sehr schöne sogar. Aber um dorthin zu kommen, geht ihr besser oben rum. Und wie lange braucht man da? Oh, halbe, dreiviertel Stunde. Ich glaube, dann bleiben wir besser hier, oder? Habt ihr was dagegen, wenn wir uns hier niederlassen? Nö, gar nicht. Es ist auch schon zu warm zu laufen. Ja. Schaust du mal mit an? So braun. Wie lange seid ihr denn schon hier? Ich schon 8 Wochen. Georg 2. Hast du so lange Urlaub? Ich bin Lehrerin. Ich habe mich für 2 Jahre beurlauben lassen. Diese Zeit geht jetzt allerdings zu Ende. Noch 4 Monate. Nach den Sommerferien fange ich wieder an. Ah ja. Und was hast du gemacht in dieser Zeit? Ja, was ich jetzt auch mache. Ich bin gereist. Ihr zwei zusammen? Georg besucht mich hier nur. Nein, die meiste Zeit alleine. Die ersten Monate noch mit meinem Freund, aber dann hat es Krach gegeben zwischen uns und ich bin alleine weitergefahren. Und wo warst du? Indien, Sri Lanka, Thailand, ganz Südostasien, bis nach Australien und Neuseeland. Toll. Und es ging so alleine? Ich meine, als Frau? Ja, gut, überhaupt kein Problem. Ich meine, man muss natürlich schon ein bisschen aufpassen und überlegen, was kann ich machen und was nicht. Aber eigentlich habe ich nie wirklich Schwierigkeiten gehabt. Du würdest sowas nicht wagen, oder? Soll ich? Als mein Freund zurückflog nach Deutschland, das war in Colombo, da fand ich das auch erst ganz furchtbar. Beinahe hätte ich da auch die Reise abgebrochen. Aber dann habe ich mir gesagt, 5 Jahre hast du das geplant. Jetzt wird es auch durchgeführt. Mensch, ich träume ja auch von sowas. Ja. Ja. Südamerika würde mich reizen. Ein Jahr Brasilien zum Beispiel. Ah, toll. Und wirklich dort leben und arbeiten. Was machst du denn beruflich? Das Gleiche wie du. Oh nein. Lehrer. Oh Gott. Ich hab's ja geahnt. Ganz Salema wimmelt von deutschen Lehrerinnen und Lehrern. Du etwa auch? Nein. Was machst du denn? Reno-Gehilfin. Rechtsanwalts- und Notarsgehilfin. Ja, ich weiß. Und an was für einer Schule arbeitest du? Gymnasium. Ach, welche Fächer? Deutsch und Französisch. Ah ja. Und du? Ich bin an der Realschule, Englisch und Biologie. Aber jetzt bitte nichts mehr von Schule, du. Es graut mir ganz fürchterlich davor. Verstehe. Wie lange willst du denn hier noch bleiben? Oh, weiß noch nicht. Ich arbeite mich so langsam nach Norden vor. Wo warst du denn zuletzt? Ich meine, vor Portugal. In Marokko. Oh, schön. Ich gehe ins Wasser. Kommst du mit? Nee, du, hab noch keine Lust. Ich war ja schon. Willst du nicht, Georg? Nee, war ja auch schon. Das Restaurant ist schon zu. Da sind sie nicht mehr. Hinter der Fischhalle soll eine Bar sein. Aber ich will sie nicht suchen. Heute Nacht brennen keine Feuer. Oder sie sind schon erloschen. Aber man sieht, wie viele hier am Strand schlafen. Überall die dunklen Schlafsackhaufen auf dem hellen Sand. Hallo. Hallo. Frank hat gesagt, du bist krank? Ich war müde. Und jetzt bin ich aufgewacht und kann nicht mehr schlafen. Schläfst du gut hier am Strand? Das geht. Der Mond stört mich. Mich auch. Ich glaube, wenn Vollmond ist, schlafe ich noch schlechter als sonst. Aber ich liebe solche Nächte. Wie deutlich man die Steilwand sieht, wenn sie so leuchtet. Ja. Willst du noch weiterlaufen? Noch ein kleines Stück. Hast du keine Angst? Noch ein bisschen. Aber ich glaube, die brauche ich hier nicht zu haben, oder? Kann ich mitgehen? Ich möchte lieber alleine gehen. Wo ist Frank? Ich weiß nicht. Er war noch nicht zurück. Er ist mit Otto die Hauptstraße hochgegangen. Sie wollten nach Hause. Schon vor 2 Stunden. Vielleicht sind Sie noch in die Bar gegangen? Da bin ich hingegangen. Sie wollten nicht. Ich wollte nicht, dass er kommt. Aber er hat es einfach gemacht. Woher wusste er denn, dass du hier bist? Das habe ich ihm geschrieben. Und auf einmal war er hier. Und ihm sagen, du, ich möchte dich hier nicht haben, das schaffe ich nicht. Liebt er dich? Ich weiß nicht, ob man das so bezeichnen kann. Doch, vielleicht liebt er mich. Aber er hat einfach niemanden, der ihn liebt. Er ist total einsam. Deshalb will ich ihn ja auch nicht so zurückstoßen. Wie lange will er denn noch bleiben? Ich fürchte, wenn ich ihn nicht wegschicke, bleibt er so lange wie ich. Kann er das denn? Ich meine, muss er nicht arbeiten, oder? Er ist arbeitslos. Ach so. Und welchen Beruf hat er? Zuletzt war er Gabelstapelfahrer. Er hat überhaupt keine Perspektive. Deshalb klammert er sich ja so an mich. Weil ich wahrscheinlich der einzige Mensch bin, der ihm mal zuhört. Und ihm auch mal hilft. Er bewundert dich doch auch wahrscheinlich. Er schmeichelt ihm, dass du als Lehrerin dich mit ihm abgibst. Ja. Vielleicht. Aus der Dunkelheit humpelt er in das Licht auf die Terrasse. Es scheint, als wolle er sich weit entfernt von uns an einen leeren Tisch setzen. Aber wir winken ihm und so kommt er doch zu uns. Herr Georg. Warum humpelst du? Ach, das ist nichts. Seeigel. Du, da musst du aufpassen. Sind noch Stacheln drin? Ja, ich glaube. Das ist gefährlich, das kann sich entzünden. Die müssen raus. Habe ich schon versucht, schaffe ich nicht. Soll ich das mal versuchen? Kannst du das? Keine Sorge, sie hat mich auch schon mal operiert. Beste Arbeit. Ich mache das mit einer Pinzette. Weh tut das schon. Nein, das macht nichts. Ich hole sie dann mal, ja? Habt ihr eine Taschenlampe? Ja, habe ich. Er hat die Stacheln schon so sehr eingetreten, dass ich die Pinzette tief ins Fleisch drücken muss. Aber er hält still, stöhnt nicht mal. Nach dem 4. Stachel frage ich ihn, ob ich nicht aufhören soll. Wir könnten ja am nächsten Morgen weitermachen. Hör auf mit dem Quatsch. Wir alle sind um ihn bemüht. Ich operiere seinen Fuß, Ortrud hält die Taschenlampe, Frank fotografiert uns. Es gefällt Georg. Es tut höllisch weh, aber er steht im Mittelpunkt. Ach, wieso denn? Ich halte schon aus. Habe ich schon Schlimmeres erlebt. Endlich ist auch der letzte Stachel gezogen. Ich pinsele die Wunde mit Jod ein. Ich verbinde sie. Aber jetzt sind seine Augen wieder dunkel. Nun ist es wieder wie vorher. Wir drei unterhalten uns und er sitzt schweigend dabei. Die erste Nacht ohne Mond. Hinten die Lichter von Salema. Und im Dunkeln um uns herum die Lichter der anderen Boote. Aber ganz klein, weit weg. Ortrud hat die Augen geschlossen. Schläft sie? Ihr Kopf lehnt an Georgs Schulter. Weiß sie es? Will sie es so? Franks Schulter ist neben mir. Ein leichtes Neigen meines Kopfes und ich könnte sie berühren. Aber ich wage es nicht mehr. Epa, warum Tore? Sie werfen das Netz aus. Georg hilft. Er kennt sich aus. Es ist das vierte Mal, dass er mitfährt. Ortrud hat jetzt die Augen auf. Auch für sie ist das nichts Neues. Sie fährt unseretwegen mit. Sie hat es vermittelt. Kann ich auch irgendwie helfen? Bleib sitzen. Ortrud, übersetz doch mal. Frag Miguel, ob ich helfen soll. Miguel, o Franco staria ad ajudar? O que el pot fazer? Sim, lá ao fundo está pau. Ele que vai buscar. Miguel braucht die Stange davon. Oh, ele não pode andar dentro do barco. Anda cá. Taca a mão e segura-te, Nil. Segura-te. Anda cá. Taca a mão. Verdammte Scheiße. Das war Georg. Er hat mich gestoßen. Quatsch. Los, gib deine Hand. Oh. Hier oben. Alte Ramo. Ja. Na. Also. Das ist doch nicht so schlimm. Es passierte in dem Moment, als Frank an Georg vorbeiging. Aber ich weiß nicht, ob Georg ihn gestoßen hat. Ich habe es nicht gesehen. Frank, das ist der Freie. Anne, das ist Anna. Ein jüdischer Name. Taucht Anna nicht in der Bibel? Anna ist doch die Mutter Marias, oder? Also die Großmutter von Jesus. Und was bedeutet der Name? Weiß ich nicht. Komisch, dass euch das nie interessiert hat. Und Georg? Was bedeutet das? Ja, Georg. Keine Ahnung. Jedenfalls war Georg ein Heiliger, ein Ritter, der einen Drachen getötet hat. Ich glaube, der Drache hielt eine fromme Jungfrau gefangen und der Ritter hat sie befreit. Stimmt das? Sicher. In vielen Kirchen gibt es Darstellungen davon. Der heilige Georg auf einem Pferd, in einer Ritterrüstung, und er rammt gerade seine Lanze in das Maul des Drachen. Du musst mir jetzt mal was erklären. Deine Beziehung zu Georg verstehe ich nicht, Ortrud. Du sagst, du wolltest nicht, dass er kommt. Du sagst, dir wäre es lieber, er würde wieder abreisen. Aber Tatsache ist doch, dass er ständig in deiner Nähe ist. Dass er sich verhält, als wäre er dein Freund oder Liebhaber. Oder wäre es zumindest mal gewesen. Ich habe euch gestern zufällig beobachtet. Er war über 2 Stunden bei dir in deinem Zimmer. Er hat geduscht. Das tut er alle 2 Tage, seit er hier ist. Du weißt, er schläft am Strand. Aber seine Zuneigung scheint dir doch zu gefallen. Was willst du? Ist das nicht meine Sache? Natürlich. Aber er wird mir gegenüber aggressiv, merkst du das nicht? Er ist eifersüchtig, ja. Heute Morgen hat er zu mir gesagt, du unterhältst dich nur noch mit Frank. Genau das ist es. Wie kann er sowas sagen? Welchen Anspruch hat er auf dich? Ich bestreite ja nicht, dass er was von mir will. Aber ich will nichts von ihm. Aber sagst du ihm das auch so deutlich, wie du das jetzt mir sagst? Irgendwie gefällt es dir doch, dass er dir nachläuft. Oh, Frank, wenn du wüsstest, was du da für eine Scheiße erzählst. Soll ich dir mal was sagen? Ich könnte manchmal schreien vor Verzweiflung, weil ich nicht weiß, wie ich mich ihm gegenüber verhalten soll. Wenn ich ihn wegschicke, ich weiß nicht, was er dann tut. Der dreht durch. Ach, das ist doch Unsinn. Dies Uneindeutige, das ist doch viel schlimmer. Damit quälst du ihn und dich. Ach, Frank. Also gut. Ich vertraue dir jetzt etwas an. Aber bitte, behalte es für dich, ja? Und lass dir nicht anmerken, dass du es weißt. Versprichst du mir das? Ja, verspreche ich. Ich habe in Dortmund Strafgefangene unterrichtet, im Knast. Ach so. Ja, dadurch habe ich Georg kennengelernt. Daher? Er wollte den Realschulabschluss nachmachen. Ich mochte ihn von Anfang an mehr als die anderen. Weiß nicht genau, warum. Vielleicht wegen seiner Intelligenz. Naja. Wenn Georg nicht seit seinem 3. Lebensjahr nur in Heimen gewesen wäre, ich bin sicher, er hätte... Naja. Er wurde dann entlassen, auf Bewährung. Und er kam dann zu mir und fragte, ob ich ihn weiter unterrichten würde. Hä? Ja, und ich hab's gemacht. Obwohl ich spürte, er kam zu mir nicht so sehr wegen des Lernens, sondern, naja, meinetwegen. Also doch. Und je mehr ich das merkte, desto weniger wusste ich, wie ich mich dazu verhalten sollte. Ich wollte ihm helfen, aber er wollte mehr. Jetzt verstehe ich. Es kommt noch was hinzu. Er ist immer noch auf Bewährung. Immer noch? Er hätte eigentlich in Dortmund bleiben müssen. Aber als er meine Karte gekriegt hat, ist er trotzdem abgehauen. Und weil er kein Geld hatte für den Flug hierher, hat er schnell noch einen Einbruch begangen. Wie gehabt. Oh Mann. Jetzt sag mir, was soll ich tun? Ich glaube, du solltest ihm sagen, dass er zurückkehren soll nach Deutschland. Dann geht er in den Bau. Aber hier, wie soll das weitergehen? Ich weiß nicht. Ich finde, du solltest mit ihm reden. Ich habe ja schon mit ihm gesprochen. Ich habe ihm gesagt, flieg zurück nach Deutschland, du reitest dich nur immer tiefer rein. Er hat mich so kalt angesehen wie noch nie. Du willst mich loswerden, sagt er. Miguel hat mir angeboten, auf seinem Boot als Fischer zu arbeiten, deshalb bleibe ich hier. Wenn du mich nicht mehr sehen willst, dann hau du doch ab. Ich habe mit Miguel gesprochen. Es stimmt nicht. Wenigstens nicht so. Er kommt zurückgesprungen. Franks Taucherbrille hat er nach oben auf die Stirn geschoben. Er steigt aus dem Wasser. Die Hände hat er voller Muscheln. Er hockt sich neben Ortrud, zeigt ihr die Muscheln, legt sie eine neben die andere auf ihr Handtuch. Sie begutachtet sie. Sie nimmt eine, sagt etwas dazu, legt sie zurück auf das Handtuch und wendet sich wieder ihrem Buch zu. Er bleibt hocken und rührt sich nicht. Er starrt vor sich hin. Jetzt richtet er sich auf und kommt zu mir. Hier, schenke ich dir. Er legt zwei Muscheln auf meine Bastmatte und geht weiter, wartet nicht ab, ob ich Danke sage oder nicht, stürzt sich wieder ins Wasser, schwimmt wieder zu den Klippen. Glaubst du, dass er sich Sorgen macht? Anne? Ja? Ich glaube, sie denkt, dass ich noch schlafe. Und wenn sie entdeckt, dass du nicht da bist? Ich weiß nicht. Doch, wahrscheinlich wird sie sich Sorgen machen. Sie ist sehr ängstlich. Du bist manchmal so unwirsch zu ihr. Ja? Weißt du das nicht? Doch, vielleicht. Ich glaube, es ist wegen ihrer Ängstlichkeit. Sie traut sich nicht so. Sowas wie du, so allein nach Indonesien reisen. Das würde sie nie machen. Würdest du das denn überhaupt wollen? Doch, warum nicht? Aber sie wird nicht. Ich weiß es. Sie wollte zum Beispiel Jura studieren, aber traute sich nicht zu und wurde Reno-Gehilfin. Und das ärgert dich, was? Eine Rechtsanwältin, das wäre dir lieber. Nein, aber sie selbst ärgert sich. Sie ist ein Abgrund von Selbstvorwürfen. Aber du liebst sie doch. Oh Mensch, du stellst Fragen. Also weißt du was, ist mir jetzt so kompliziert. Ich sitze jetzt hier mit dir unter einem Olivenbaum und... Und? Möchte deinen Arm streicheln, der hier so nah neben mir ist. Dann tust du. Ich sehe ihn schon von Weitem. Ich weiß, er will zu mir. Ich überlege, ob ich weggehen soll, bevor er mich erreicht. Aber ich bleibe. Hallo, Georg. Du sitzt hier so allein? Das ist ein schöner Blick hier, findest du nicht? Ja. Ich sitze hier öfters. Allein? Ja. Einmal auch mit Ortrud. Ich hab dich gesehen. Unten vom Strand aus. Ich habe dich erkannt an deinem roten T-Shirt. Da habe ich gedacht, das ist bestimmt die Anne. Wo ist Frank? Im Zimmer. Er will etwas schlafen. Glaubst du das? Wieso? Wie meinst du das? Er ist mit Ortrud weggegangen. Da hinten. Wann? Vor einer halben Stunde. Haben Sie gesagt, wohin? Ich hab's nur gesehen. Ich war im Café. Da gingen sie draußen vorbei. Hast du die Muscheln noch? Ja. Noch nicht weggeworfen? Nein. Die nehme ich mit nach Hause. Dann? Was machst du damit? Weiß ich noch nicht. Ich lege sie zu meiner Steinesammlung. Oder ich mache daraus eine Halskette. Es geht hier ganz schön steil runter. Ja. Ich kann da nicht stehen. Wird dir dann schwindelig? Ja. Hier macht das nichts. Hier könnte man sicher gut Drachen fliegen. Kannst du das? Nö, aber ein Kumpel von mir, der macht das. Wenn ich wieder in Deutschland bin, fange ich auch damit an. Ich könnte das nicht. Was würdest du denn sagen, wenn ich jetzt hier runterspringe? Red keinen Quatsch. Doch, sag. Was würdest du dann machen? Was sollte ich denn machen? Schreien würde ich. Würdest du nicht versuchen, mich festzuhalten? Doch, natürlich würde ich das, wenn ich es noch könnte. Ich spring jetzt. Georg, hör auf, ich finde das blöd. Ich zähle bis drei, dann springe ich. Eins, zwei... Georg, bitte, los, komm da weg. Warum machst du das? Ist jetzt richtig schlecht. Ich wollte nur sehen, ob du es wirklich tust. Jetzt habe ich es getan, und... Bist du jetzt sauer? Allerdings. Ich mag solche Spiele nicht. Irgendwann springe ich wirklich. Du siehst elend aus. Ich habe kaum geschlafen. Weshalb? Wegen Georg. Ich lag schon im Bett, da hämmerte er plötzlich gegen meine Tür, total betrunken. Er liebt dich. Ich werde noch wahnsinnig. Ich will freundlich zu ihm sein, ich will ihm helfen. Aber wenn ich es tue, dann frisst er mich auf. Da kommt er. Morgen. Morgen, guten Morgen. Morgen. Setz dich. Ich reise ab. Jetzt gleich? Ja. Ich habe mein Gepäck schon im Bus. Mach's gut. Ja, aber wo willst du denn hin? Nach Lissabon. Ja, und dann? Mal sehen. Warte, ich bring dich noch zum Bus. Nicht nötig. Frühstück nur weiter. Georg. Was ist? Hier ist unsere Adresse. Falls du mal nach Berlin kommst. Mach's gut. Ortrud will ihn umarmen. Er legt steif die Arme vor seinen Körper. Das letzte Bild, sein Kopf hinter der Scheibe des Busses, abgekehrt. Ich laufe etwas den Strand entlang. Ja. Sie wirkt traurig. Ahnt sie was? Ich weiß es nicht. Vielleicht. Ich habe ein schlechtes Gewissen. Aber was hast du denn dann? Bitte, Frank. Ich mag sie sehr. Ich komme mir sowieso schon vor wie jemand, der anderen Menschen nur Unglück bringt. Aber du hast dich vollkommen richtig verhalten. Du konntest Georg nicht mehr helfen. Komm, gehen wir schwimmen. Okay. Was ist denn? Was ist denn da? Ich bin's, Ortrud. Mach bitte auf, bitte. Was ist denn los? Weiß nicht. Es ist Ortrud. Was ist denn passiert? Georg hat jemanden umgebracht. Die Polizei war eben bei mir und hat mich verhört. In Lissabon, im Hafen. Einen deutschen Studenten. Oh Gott, das ist doch nicht möglich. Ich weiß es nicht. Die Polizei hat ihn schon ein paar Stunden später festgenommen. Er soll die Papiere vom Studenten bei sich gehabt haben und auch sein Geld. Ich fahre morgen früh nach Lissabon mit dem ersten Bus, ja, um 7. Ich wollte es euch nur sagen, damit ihr mich nicht vermisst. Wir fahren mit. Nee. Ich weiß nicht mal, ob ich ihn überhaupt besuchen darf. Ich will jetzt auch allein sein. Ich bin überhaupt völlig fertig. Habt ihr mal was zu schreiben? Ja, hier. Ich schreibe euch hier mal meine Telefonnummer auf. Wenn ich nicht zurückkomme, meldet euch mal, ja? Ruf mal an. Also tschüss. Tschüss, Frank. Willst du wirklich nicht, dass wir mitkommen? Nee. Versuch trotzdem noch eure Ferien zu genießen, ja? Tschüss, Anne. Tschüss. Er weiß selbst nicht, wie es gekommen ist. Er hatte den Studenten schon in Salima kennengelernt. Ach so. Er schlief auch am Strand. Sie sind zusammen erst nach Lagos gefahren und dann mit dem Zug nach Lissabon. Sie waren dort 2 Tage zusammen, schliefen zusammen im selben Hotel, im selben Zimmer. Sie sind abends zum Hafen gegangen, waren dort erst in einer Kneipe, waren dann wohl beide betrunken und sind dann raus auf eine Mole. Und da sind sie irgendwie in Streit geraten. Der Student habe ihn beleidigt, sagt Georg. Zufällig waren dort Eisenstangen gestapelt. Mit einer dieser Stangen hat Georg den Studenten erschlagen. Was? Ja, er habe es nicht gewollt. Der andere habe plötzlich ein Messer in der Hand gehabt und da habe rot gesehen. Das ist ja schrecklich. Die Polizei nimmt Vorsatz an. Der Student hatte Geld, Georg nicht, also geplant. Ich glaube es nicht. Ich bin dieser Student. Ich bin es, den Georg erschlagen wollte. Minhas senhoras e meus senhores, dentro de alguns instantes vamos aterrar no aeroporto de Lisboa. Pedimos-lhes que regressem aos vossos lugares, endireitem as costas das vossas cadeiras e apertem os cintos. Obrigado. Meine Damen und Herren, wir werden in wenigen Minuten auf dem Flughafen von Lissabon landen. Wir möchten Sie bitten, Ihren Platz einzunehmen, Ihre Rückenlehnen aufzurichten, sich anzuschnallen und das Rauchen einzustellen. Danke. Anne? Mhm. Du schläfst ja gar nicht mehr. Nein. Guck mal da oben. Ah ja. Wasserflecken. Sieht aus wie ein Gesicht. Und es sieht uns an. Hör auf. Komm, steh auf, wir müssen los. Willst du nicht allein hingehen? Sag mal, was ist denn los mit dir? Wir sind hierher nach Portugal geflogen wegen Georg. Und jetzt willst du... Was ist denn? Ich habe Angst. Aber wovor denn? Ich hatte Mitleid mit ihm. Immer. Aber jetzt? Jetzt habe ich manchmal Momente, wo ich ihn... Ja, wo ich ihn hasse. Er hat einen Menschen umgebracht, der noch ganz jung war, der noch leben wollte. Komm, steh auf. Das ist dieses Zimmer. Lamento muito, mas não pode visitá-lo. É proibido. Aber wir haben doch die Erlaubnis. Unser Besuch ist doch angemeldet. Não compreendo. Verdammt, gibt es denn hier keinen, der Deutsch kann? Do you speak English? Is there anybody who can speak English or German? No. But you understand me. Moment, por favor. Tu, João, podias vir aqui. Estão aqui 2 alemães. Tu tens de traduzir a conversa. Sentem-se, por favor. Vem alguém que fala alemão. Sentem-se ali. Was bitte? Ich glaube, wir sollen hier warten. Er hat jemanden bestellt, der Deutsch kann oder Englisch. Oh Gott, ich hab's geahnt. Das geht schief. Hast du denn verstanden, warum sie uns nicht reinlassen wollen? Kein Wort. Vielleicht ist es genauso wie bei Ortrud. Wir müssen uns durchkämpfen bis zum Direktor. Bom dia. Bom dia. Que se passa? Tu, estão aqui 2 alemães. Eles querem falar com Georg Bussmann. Mas ele está proibido receber visitas por causa da briga. Não é possível. Hören Sie bitte. Sie können nicht machen Besuch. Aber warum nicht? Wir sind angemeldet. Wir haben die Erlaubnis. Der Gefangene hat gemacht eine Schlägerei. Es ist verboten jetzt. Que briga foi? Com outro preso? Tu sabes, pá. Foi aquela história com Nuno Cruz. Er hat geschlagen einen Wächter. Deshalb alle Besuch verboten. Wir wollen den Direktor sprechen. Sie können nichts sprechen. Er ist nicht da. Dann bitte seinen Stellvertreter oder jemand anders. Ich verstehe nicht. Sie verstehen genau. Wir sind extra von Deutschland hierher gekommen wegen dieses Besuchs. Es war alles genehmigt. Sie können uns doch nicht einfach abwimmeln. Es tut mir leid, aber der Gefangene hat Schuld. Das nicht geht. Was passiert mit Nuno Cruz? Nuno Cruz ist im Hospital. Es ist passiert vorgestern. Seitdem verboten. Kollege noch immer im Krankenhaus. Willst du noch ein Stück Melone? Nein, danke. Wenn wir am 28. zurückkommen nach Lissabon, wollen wir es dann nochmal versuchen? Was? Den Besuch bei Georg. Glaubst du, dass das Verbot dann aufgehoben ist? Verdammt. Warum habe ich das nicht gefragt? Weißt du, was ich denke? Georg wollte, dass unser Besuch verboten wird. Er wollte uns gar nicht sehen. Meinst du? Na? Warst du schon im Wasser? Nein. Wo warst du denn so lange? Du musst aufpassen. Du kriegst einen Sonnenbrand. So sonnig ist es ja gar nicht. Was hast du denn gemacht? Ich war drüben im Café. Ich habe zwei interessante Leute kennengelernt. Er ist Physiker am Max-Planck-Institut und macht irgendwelche Experimente mit Kreiseln und Laserstrahlen. Das habe ich nicht so genau verstanden. Und sie ist Psychologin, arbeitet mit legasthenischen Kindern. Nicht nur klug, sondern auch enorm attraktiv. Sie wollen sich übrigens morgen einen Wagen mieten und nach Coimbra fahren. Sie haben uns eingeladen, mitzukommen. Und? Willst du? Ja, du nicht? Nee, ich bin nicht klug und nicht attraktiv. Was redest du denn jetzt wieder? Guck mal in den Plastikeimer da. Welchen Eimer? Na, den da. Ja, da ist eine Krabbe drin. Lebt sie noch? Ich glaube nicht. Was ist damit? Zwei Jungen haben sie gefangen und da reingetan und dann wohl vergessen. Ich habe ganz lange überlegt, soll ich sie ins Meer werfen, bevor sie stirbt oder nicht. Aber sie gehört ja den Jungen, nicht mir. Also habe ich es gelassen. Du bist ja wieder mächtig melancholisch. Naja, ich laufe noch ein bisschen den Strand entlang. Bis nachher. Ja. Bis nachher. Flüchtige Bekanntschaft. Wir brachten ein Hörspiel von Renke Korn. Die Personen und ihre Darsteller waren Frank, Wolfgang Kaven, Anne, Marlies Engel, Ortrud, Ursula Illert, Georg, Wolfgang Kondrus und andere. Ton Peter Nielsen, Schnitt Waltraud Rasche, Assistenz Werner Staats, Regie Christian Gebert. Produktion Radio Bremen. Am kommenden Sonntag, dem 13. Mai, wiederholen wir um 17 Uhr Suite Monochrome, vier Hörspielminiaturen von Thomas Vanister. Der Autor schreibt zu seinem Stück, dass es im Leben der Menschen nicht nur diese Geschichten gibt, Geschehnisse, die mehr oder weniger notwendig aufeinander folgen, sondern auch vor allem jene Zwischenzustände, wie sie vor allen Geschichten liegen und nach deren Ende einsetzen. Diese Zustände sind in Bewegung, sie haben einen Duft, eine Farbe, die Temperatur einer alten Geschichte, sind aber auch schon wieder fantastisch oszillierende Anklänge an etwas Neues. Sie sind akustisch, man kann sie hören, und ihre Existenz nährt meinen Verdacht gegen alles optisch Erzählte, dass es bestenfalls die halbe Wahrheit sei. Die vier Abteilungen der Suite Monochrome sind solche Zwischenzustände. Mit ihnen beginnen oder enden Geschichten von der ältesten Art der Welt. Diese Liebesgeschichten mag sich die Hörerin der Hörer vor dem geistigen Auge vorstellen, während das Gehör durch die Suite Monochrome wandert.